Ist das nicht ein schöner Tag? So ein Tag, wie ich ihn mag. Wenn die Sonne mal so richtig lacht und das Leben wieder Freude macht. Keiner bleibt da gern zu Haus, drum gehen wir heut Abend aus. Und dann laden wir euch alle ein, ja, denn wir wollen gute Freunde sein. Gleich in Schwung.